und wir lehrten ihn die Verfertigung von Panzerkleidung für euch, damit sie euch vor eurer gegenseitigen Gewalt schütze. Wollt ihr nun dankbar sein?